Eines Tages saß er in einer Schenke, wo man kurz vor Abend Lieder zu singen begann. Er blieb eine ganze Stunde sitzen, hörte zu und erinnerte sich später, dass er sich wohlgefühlt hatte. Zum Schluss aber wurde er wieder unruhig, als hätten ihn Gewissensbisse zu quälen begonnen. Da sitze ich nun hier und höre zu, wie gesungen wird, als hätte ich nichts anderes zu tun, dachte er mit einem Mal. Es wurde ihm bald klar, dass nicht dieser Umstand allein ihn beunruhigte. Es gab etwas Bestimmtes, das eine unverzügliche Lösung verlangte, was er sich aber weder klar vorstellen noch durch Worte wiedergeben konnte. Alles verwickelte sich zu einem Knäuel. Nein, da ist ein Kampf doch besser. Dann lieber wieder Porfiri oder Svidrigailov. Käme doch schnell wieder eine Herausforderung, ein Angriff von irgendwoher, ja, ja, dachte er. Er verließ die Schenke und lief fast nach Hause. Der Gedanke an Dunja und die Mutter jagte ihm plötzlich aus irgendeinem Grund eine panische Angst ein. Das war in jener Nacht, als er auf der Krestowski-Insel im Gebüsch fröstelnd und fiebernd erwachte. Er machte sich sofort auf den Heimweg und kam im Morgengrauen nach Hause. Nach einigen Stunden Schlaf war das Fieber vergangen. Er erwachte sehr spät, es war 2 Uhr mittags. Es fiel ihm wieder ein, dass Katerina Iwanowna heute beerdigt werden sollte, und er war froh, dass er nicht zugegen sein musste. Nastassja brachte ihm etwas zu essen. Er aß und trank mit großem Appetit, fast mit einem Heißhunger. Sein Kopf wurde frischer, er selbst ruhiger als in den letzten 3 Tagen. Er wunderte sich sogar ein wenig über die früheren Anfälle seiner panischen Angst. Da öffnete sich die Tür und Rasumichin trat herein. »Aha, du isst, also bist du nicht krank«, sagte Rasumichin, nahm einen Stuhl und setzte sich an den Tisch Raskolnikow gegenüber. Er war erregt und bemühte sich nicht, es zu verbergen. Er sprach mit sichtbarem Ärger, aber ohne Hast und ohne die Stimme besonders zu erheben. Man konnte merken, dass ihn eine ganz bestimmte Absicht herführte. »Hör zu«, begann er entschlossen. »Von mir aus kann euch alle der Teufel holen. Und zwar, weil ich jetzt sehe, deutlich sehe, dass ich kein Wort verstehe. Bitte glaube nicht, dass ich gekommen bin, dich auszufragen. Das interessiert mich nicht. Ich will es gar nicht wissen. Und selbst wenn du mir jetzt alles anvertrauen, alle eure Geheimnisse aufdecken wolltest, ich würde nicht einmal hinhören. Ich spucke auf alles und gehe fort. Ich bin nur gekommen, um persönlich und endgültig zu erfahren, ob es wahr ist, dass du verrückt bist. Siehst du, es gibt nämlich Leute, die meinen, dass du möglicherweise verrückt seist, jedenfalls starke Anlagen dazu hättest. Ich muss dir gestehen, auch ich war sehr geneigt, diese Meinung zu teilen. Erstens wegen deiner dummen und zum Teil niederträchtigen Handlungen, die unerklärlich sind. Und zweitens wegen deines Benehmens in letzter Zeit deiner Mutter und Schwester gegenüber. Nur ein Scheusal und ein Schuft oder ein Wahnsinniger könnte sie in dieser Weise behandeln, wie du sie behandelst. Folglich bist du wahnsinnig.